Alphabet Grossmann. Shalom, Lolo! Gute Reise! Shalom! Gute Reise! Shalom! Die wollen mich los sein, halten mich für blöd. Als ob ich nicht ganz genau mitkriegen würde, was da läuft. Ja, Shalom. Mich schieben sie ab zu Onkel Shmuel, damit Gabi Papa in aller Ruhe den Laufpass geben kann. Ist die ja noch frei? Und wenn ich zurück bin von Haifa, aus, vorbei. Keine Gabi mehr. Guten Morgen, Kleiner. Fährst du zur Oma? Sehe ich aus wie Rotkäppchen? Irgendwann reicht's ihr, klar. Papa heiratet sie ja doch mit nicht. Mit dem Häftling wird nicht gesprochen. Häftling. Schau mich ja nicht an. Ich hab sie gar nicht angeschaut. Jetzt wieder. Mit Handschellen ein echter Sträfling in meinem Abteil. Ich hab genau gesehen, dass dein Auge mich direkt angepellt hat. Niemals. Oder hast du gesehen, dass ich ihn angeschaut habe, Kleiner? Ich... Der fragt mich. Ich weiß nicht. Hören Sie mal. Lassen Sie mich laufen. Ich bin unschuldig. Schnauze. Was kannst du dem Richter sagen? Ich flehe Sie an. Ich habe zu Hause eine kleine Tochter. Ich auch. Du glotzt ja immer noch. Du siehst mir direkt in die Augen. Schluss damit. Augen runter. Meine Augen sind schon zu. Ganz schwer und zu. Himmel, was macht der? Sie hatten einen schweren Tag. Ja. So schwer. Ein Hypnotiseur. Ständig hinter mir her zu jagen. Oh. Durch alle Gassen zu rennen. Oh. Schüsse auf mich abzugeben. Der versucht, den Polizisten einzuschläfern. Ist hart. Der Vertreter des Gesetzes zu sein. Kannst du den Revolver mal kurz für mich halten? Er nimmt dem Polizisten einfach den Revolver weg. Eine Wembley 38, eindeutig. Papa hat die gleiche. Danke. Und klaut sich die Uniform, starkes Stück. Jetzt zieht er dem Polizisten auch noch die Sträflingsjacke über. Mensch, Papa. So. Kann ich den Revolver wieder haben? Sehr liebenswürdig. Danke. Verantwortungslos schläft er einfach ein. Sowas könnte Papa nie passieren. Steh auf, Ganove, du hast geschlafen. Was ist passiert? Ich hab doch nichts getan. Gepennt hast du. Wieso bin ich gefesselt? Lassen Sie mich laufen. Ich bin unschuldig. Schnauze, was kannst du dem Richter sagen? Ich flehe Sie an. Ich habe eine kleine Tochter daheim. Ich auch. Vorwärts, Marsch. Wir müssen uns sputen. Wohin? Zum Gericht. Papa. Hey. Ihr habt was liegen lassen. Herrn Amnon Feherberg. Einen Brief an mich. Ist ja irre. Lieber Nono. Liebster Nono. Oh, von Gabi und Papa. 13 ist ein besonderes Alter, Nono. Der Abschiedsbrief. Es ist das Alter, in dem du gefordert bist, die Verantwortung für dein Tun... Es ist zu wünschen, dass du dich zu einem ebenso netten Erwachsenen mausern wirst, wie du ein entzückendes Kind gewesen bist. Hör auf, ey, Gabi. Mit 13 wirst du nicht mehr zu den Kindern gezählt, Nono. In einer Woche feierst du Bar Mitzwa. Das weiß er doch. Streiten wie immer. Es ist dies der Zeitpunkt, ab dem du in unserer Religion zu den Erwachsenen... Wir wollten dir zur Bar Mitzwa etwas Besonderes schenken, nicht nur die Feier und den Fotoapparat. Etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann. Etwas, das dich dein Leben lang erinnern wird, wie wir drei einmal waren. Dein Vater, du und ich. Was heißt, wie wir drei einmal waren? Die Idee stammt, ja, wie üblich von Gabi. Sind wir es nicht mehr? Hey, Gabi. Ich hoffe, dass die kleine Überraschung, die wir, dein Vater und ich, für dich ausgeheckt haben, dich nicht in allzu große Aufregung versetzt hat. Bin ich ein Idiot? Die haben... Zwei Schauspieler, Wahnsinn. Wie Papa jahrelang diese Gabi mit ihren Verrücktheiten ausgehalten hat. Du kannst natürlich auch einfach in deinem Abteil bleiben und in Haifa gleich den Zug zurück nach Jerusalem nehmen. Falls du dich aber für den Weg der Gefahren entschließen solltest, begib dich unverzüglich in das dritte Abteil des Waggons, der sich links links von deinem befindet. Drittes Abteil links. Dort wirst du eine Person antreffen, die dich erwartet. Drittes. Wenn du deine Entscheidung gefällt hast, wer von all den Fahrgästen dein Partner im Abenteuer sein wird, dann wende dich mit der geheimen Parole an ihn. Parole? Die Parole ist eine simple Frage. Wer bin ich? Wer bin ich? Sonst nichts. Wer bin ich? Wenn du am Ende der Reise den Zug verlässt, wirst du ein Junge sein, der eine schwere Prüfung auf Klugheit und Mut bestanden hat. Kurz, du wirst sein wie ich. Hauptsache, du wirst wie du. Wildfremde Leute einfach fragen, wer bin ich, die Spinnen. Erstes, zweites, drittes Abteil. Die glotzen alle. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Entschuldigung. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? In dem Abteil sitzt nur einer. Wer bin ich? Einer der Reisenden wird dich erwarten. Wer bin ich? Du? Du bist Amnon Feyerberg. Aber zu Hause, dein Herr Vater, er ruft dich Nonno. Ja, stimmt. Bitte um Verzeihung. Ich habe vergessen zu sagen, Felix ist der werte Name. Bitte schön. Vielleicht wollen Herr Feyerberg Platz nehmen? Der ist es. Na gut, mal sehen. Sie sind noch nicht lange im Land. Letzte 10 Jahre in einem Stück. Komischer alter Knacker. Wie aus dem Kino, weißer Frack. Bei der Hitze. Was du hast für schöne Kette um Hals. Mein Talisman. Mit einer Revolverkugel dran. Hat ein Verbrecher einmal auf Papa gefeuert. Ach, dein Papa Polizist. Ein sehr guter. Und du? Ich bin doch erst 13. Nächste Woche. Aber ich kenne mich aus mit der Polizei. Ist mein Hobby. Ich habe einen Steckbrief von dir. Echt? Mann, die haben aber auch an alles gedacht. Das Foto hat ihnen mein Vater gegeben, damit sie mich identifizieren können, stimmt's? 3:10 Uhr. Wir sollten erreichen unser Automobil punkt 3:33 Uhr, kleiner ein Herr Feuerberg. Ein Automobil? Ich dachte, die Überraschung ist hier im Zug, steht in Vaters Brief. Ach, Herr Vater, auch langsam kommt in die Jahre. Ja, das sagt Gabi auch immer. Wer ist Gabi? Der und Gabi nicht kennen. Nono braucht eine Mutter. Deine Mutter? Ja, nein, nicht wirklich. Vaters Freundin und meine. Ich bin schon über 40, Jakob. Wovor hast du solche Angst? Ach, das ist so kompliziert. Komm, Herr Feyerberg, wir müssen los. Warum nennen Sie mich Herr Feyerberg? Wie soll ich rufen, bitte schön, sonst? Na, Nono. Nono, ich kann nicht rufen, einfach Nono. Wir sind noch nicht richtig wie Freunde, ja? Jeder nennt mich Nono. Dann erst recht, ich muss dich rufen, Herr Feyerberg. Gott behüte, dass ich mache, was machen alle. Richtig. Warum soll ich dann Felix zu ihm sagen? Haben Sie keinen Familiennamen? Sehr gut, kleiner Herr Detektiv. Felix, nur für Übergang. Stimmt, Herr Felix, Sie sind ein Geheimer. Psst, komm, mein Junge, wir nicht haben viel Zeit. Ist ein Kollege von Papa Logo. Wohin denn jetzt? Da vorne ist doch nur noch die Lokomotive. Oh Mann. So, da wären wir. Ich sehe kein Zutritt zur Lokomotive, könnt ihr nicht lesen? Es tut mir unendlich leid, aber was machen? Dieses Kind hier hat so sehr gewünscht, wollte Lokomotive von innen sehen, bevor es zu spät. Zu spät? Letzter Wunsch. Was? Letzter Wunsch. Sehr krank. Er lügt ja, dass sich die Balken biegen. Sehen Sie, wie bleich er ist. Mein Kopf. Sehen Sie, er zittert. Auf der Arme. Mein kleiner Herr Feyerberg. Was ist das da? Der Griff für die Signalpfeife. Darf er? Na ja. Sieht es aus, Herr Lokomotivführer? Wollen Sie ein armes Kind wie dieses für einen Moment lassen? Chauffieren, Lokomotive? Sind Sie nicht ganz bei Trost? Man wird mich feuern. Sie sind doch ein Erwachsener. Ist verboten. Ein Erwachsener und dreht so ein Ding. Nur für eine Sekunde. Dafür würde ich sofort von der Schule fliegen. Oh. Für alle Ewigkeit. Na gut, ich schaue weg. Bitte schön, mein Kind. Wow. Fahr ein wenig Lokomotive. Ich fahre. Heidi Hopp, ich fahre! Na ja? Ich fahre! Heidi Hopp, ich fahre! Mit 2000 PS! Ich fahre! Okay. Ich fahre! Okay. Heidi Hopp, ich Bremsen. Fahre! Bremsen! Ich fahre! Bremsen! Die Notbremse! Ich fahre! Wow! Raus jetzt! Bitte geht jetzt raus hier! Seien Sie gewiss unserem Dank, Herr Lokomotivführer. Und Vergebung, wenn wir haben verursacht Schaden. Ja, genug jetzt. Raus. Reicht. Es gibt da nur kleines Problem. Wir zwei beide müssen aussteigen aus Zug schon vor Tel Aviv. Tel Aviv, noch eine halbe Stunde. Wartet in eurem Abteil. Mein Herr, vielleicht Sie verstehen nicht richtig. Wir müssen aussteigen aus Zug noch vor Tel Aviv. Noch vor Wäldchendorf. Wenn ihr nicht unverzüglich von hier verschwindet. Es ist 3.32 Uhr. Automobil wartet bereits auf uns. Bremsen. Bitte schön. Das darf nicht wahr sein. Nicht schießen. Bitte. Der hat eine Pistole. Nicht schießen. Bitte. Geht doch. Auf Wiedersehen, Herr Lokomotivführer. Und herzlichen Dank für erwiesene Höflichkeit. Rennen, was du kannst. Halt! Halt! Verbrecher! Bewaffnete Zugkidnapper sind wir jetzt. Nur zu, Herr Feierberg. Automobil wartet. Der ist völlig ausgerastet, der Typ. Bitte schön. Ich halte Tür auf für Herrn Feierberg. Ist ja irre. Schnellstes Auto, das es zurzeit gibt in Israel. Dachte, du wirst haben Hunger. Drück mal den schwarzen Knopf da. Ein Käsesandwich mit Ananas. Dass Papa bei sowas mitmacht. Wohin fahren wir? Wir haben uns ausgedacht für dich tolles Programm. Sie und Vater? Oh ja, wir beide. Jeder von seiner Seite. Papa und Gesetzwidrigkeiten nie und nimmer. Wenn du dir machst Sorgen, kann ich dich bringen nach Hause. Sie will mich wirklich nach Jerusalem zurückfahren? Möchtest du nach Hause? Nein. Auch wenn du dich ein wenig erschreckt haben solltest, hoffen wir, dass du uns vergibst. Was ist euch da nur eingefallen? Das ist einige Nummern zu groß für euch. Felix hat gebracht Auto in dieses Land, extra für dich. Einen Monat ist es geschwommen auf einem Schiff nach Israel, nur für heute, damit wir es haben gut. Sie haben eine Limousine nach Israel importiert, für einen einzigen Tag und nur für mich? Nur was, ein Klacks. Ein gewisser Senior in Italia steht bei Felix in Schuld. Telefon, bring. Ehre in Schuld ist eine Schuld von Ehre. Und voilà, ist gekommen, Bugatti für eine Woche nach Israel. Und später kehrt zurück ins Museum und niemand weiß, was und wie. Und vielen Dank und Shabbat Shalom. Mafia, das auch noch. Du bist gewesen sehr gute Partner in Lokomotive. Alle Achtung, Herr Feierberg. Molto bene. Und gefahren wie junger Gott. Wie erschrocken ist der Lokomotivführer. Und das auch noch mit einfacher Spielzeugpistole. Nur eine Spielzeugpistole? Du magst schauen? Ich weiß nicht, was so witzig daran sein soll, einen Lokführer mit einer echten Pistole zu bedrohen. Ist nur Damenpistole. Perlmuttaufgriff. Pardon. Vielleicht ich... Ich bin zu alt zu wissen, wie man bringt Kinder zum Lachen. Das sehe ich auch so. Was? Haben Sie Kinder? Oh, da ist eine Tochter, aber schon groß. Sie könnte sein Mutter von dir. Blödsinn, niemand könnte meine Mutter sein. Außer Gabi vielleicht. Aber selbst Tochter von mir, ich habe gekannt nicht gut, als sie gewesen klein. Ganze Kindheit von ihr, ich habe verpasst. Weil ich immer gewesen unterwegs, wegen Reisen, Arbeit und so. Da habe ich ein paar Sachen versäumt, was? Ein paar Stunden Quatsch machen, das kann er. Aber sich so wie Gabi dauernd um einen kümmern, dafür reicht's bei ihm sicher nicht. Du bist recht kluger Junge. Kann er Gedanken lesen? Jedenfalls ein Treffer. Rache für den Schuss. Du bist herzhaft genug, um Spazierfahrt fortzusetzen? Ich und Angst? Trotz Pistole? Naja, machen wir weiter. So ein Bugatti ist etwas Besonderes. Flair, Style, nicht wahr? Damit wir kommen sogar durch eine, nehmen wir mal an, Polizeisperre. Und Gendarmen nehmen Mützen ab und sagen uns so, guten Morgen, herzlichen Dank und Shabbat Shalom. Was denn? Holen wir vor jemanden ab? Ich denke, Polizei ist sicher nicht erfreut über Benehmen von uns in Eisenbahnen. Manchmal haben sie dort sehr alte Ansichten. Mein Vater aber nicht. Der hat keine alten Ansichten. Höchstens extreme. Ich spreche nicht von Vater von dir. Ganz sicher nicht. Nein. Vater von dir ist wahrer Meister. Bester Kommissar in Israel. Wirklich? Meinen Sie das wirklich? Und ich werde mal wie er, oder besser? Dein Vater ist nicht einfach Polizist. Bei Herrn Vater, es geht um Kunst. Er ist bei Polizei wie Bugatti bei Autos. Wenn Felix Papa so toll findet, vielleicht sind sie Freunde. Ach, verstehe. Und wir beide, ich und sie, das heißt, wir fliehen vor dem Gesetz? Ich bin jetzt erwachsen und Papa schenkt mir... Fliehen vor Gesetz? ...einen Ausflug in die Welt des Verbrechens. Und das ist wirklich schöne Art zu sagen, das. Jetzt langsam. Ja, in der Tat. Papa vertraut also Felix. Wir fliehen vor Gesetz. Gut. Und der soll mir... Klar, wer Verbrecher jagen will, muss wissen, wie sie denken und fühlen. Wow, Papa. Und wenn man uns erwischt? Man wird nicht. Du meine Güte, wenn das rauskommt, Papa... Sie kennen sich wohl sehr gut aus mit der Polizei. In- und auswendig. Bringt Beruf so mit sich. Ich verrate nichts, Papa. Und wenn Sie mich foltern. Und meinen Vater, wie lange kennen Sie den schon? Oh, 10 Jahre gewiss. Oder noch länger. Von der Arbeit? Von der Arbeit. Das hast gesagt, schön, du. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Hey, sind Sie immer so cool? Ach, Gabi, du bist mir Schugge. Papa zu so einem Spiel zu überreden, toll. Sie kennen doch Gabi, oder? Wenn ich nicht irre, sie kam zu euch nachdem... Nachdem meine Mutter gestorben ist. Eigentlich ist Gabi schon bei uns, solange ich denken kann. Und wie sie hat geschafft zu brechen, Herr Vaters Herz? Sie hat es ihm nicht gebrochen. Sie hat versucht, es wieder zusammenzukleben. Seit 12 Jahren kümmert sie sich um uns und wenn Vater sie nicht endlich heiratet, haut sie ab und zwar für immer. Was die beste Figur macht, ist neben jemandem zu stehen, der dicker ist als ich. Aber dem bin ich noch nicht begegnet. Sie ist kugelrund und hat eine laute Stimme, hat jede Menge Humor und ist immer guter Dinge. Du liebst sie. Naja, sie ist eine Wucht. Und sie ist nicht meine richtige Mutter, aber im Grunde ist sie meine Mutter. Und wenn ich wieder zurück bin, ist sie vielleicht schon nicht mehr da. Nur weil Vater so ein Esel ist und sie nicht endlich heiratet. Vielleicht ist sie nicht schön genug für Herr Vater. Natürlich ist sie schön, nur ein bisschen dick. Komm, wir wollen vertreten Füße ein wenig. Vielleicht hat Herr Vater noch nicht vergessen, deine Mutter. Er erzählt nicht von ihr. Sie war erst 26, als sie gestorben ist. Ich kann mich nicht an sie erinnern. Ich war ja noch ein Baby. Gabi sagt, sie soll wunderschön... Was gucken Sie so? Hey, es ist wegen Mama. Darum kann Papa nicht heiraten. Arme Gabi. Ich habe gekannt sehr gut, Mutter, von dir. Sogar bevor ich habe kennengelernt, Vater von dir. Mutter von dir ist gewesen, sehr starke Frau. Ja, und sehr schön. Wenn du möchtest, ich kann dir erzählen. Später, ich glaube, wir müssen hier weg. Auch über Palast und Pferd, alles später. Pferd? Und Haus wie Palast auf hohem Berg, ganz einsam. Dein Vater, es hat gebaut für sie. Ein Palast? Er und deine Mutter Sohara haben gehabt Paradies auf Erden. Weshalb sind sie in die Berge gezogen? Vielleicht du willst hören ganze Geschichte? Jetzt? Hier? Fahren wir lieber wieder los. Du allein entscheidest, wann du willst hören. Es ist Geschichte von dir. Lass mich in Ruhe. Für Abwechslung, wir nehmen anderes Auto. Kleines grünes Käferauto, wie Laubfrosch. Der Mugatti einfach stehen lassen. Das ist der reichste Mann der Welt. Sagen Sie mal, Felix, Sie, die, ich meine die Polizei, unsere Polizei, haben die Sie noch nie geschnappt? Nur ein einziges Mal. Das gewiss alles. Sie werden erwischen nie wieder. Papa hat einen Unterweltler angeheuert. Ich werd wahnsinnig. Wir haben anzulegen noch kleine Verkleidung. Und der Sitz liegt Kostüm. Rock, Bluse, Sandalen für Mädchen. Und sehr schöne Perücke mit Zopf. Nie und nimmer setze ich die auf. Nervös. Polizei ist von uns nervös. Suchen älteren Herrn mit Jungen, nicht Mädchen. Ich als Mädchen. Was ist ja noch schlimmer als der Eisenbahnüberfall? Wenn wir wollen, haben viel Erfolg. Wir müssen gehen bis zum Schluss und alle Gesetze verändern. Man muss haben Mumm, man muss haben Courage. Das ist Mut. Fertig. Joffi Toffi, was für ein schönes Kind. Achtung, Polizei! Felix hat Nerven wie Drahtseile. Was kann schon passieren? Ihre Papiere bitte. Wir wollen machen Picknick am Strand mit Enkeltochter Esther. Ich hoffe, dass ich gefahren bin nach dem Besetzen. Ihre Fahrweise war völlig in Ordnung, Opa. Aber der Wagen wird es nicht mehr lange machen. Haben Sie zufällig eine große schwarze Limousine gesehen? Hä? Mit einem Mann und einem Jungen? Hast du bemerkt solche Auto, Esther? Opa. Worum geht? Anscheinend eine Geiselnahme im Zug. Vielleicht Entführung? Im Zug? Ja, ist denn das genehmigt? Nicht lachen, nur ja, nicht lachen. Undurchsichtige Sache. Der Zug war voller verdächtiger Typen, lauter verkleidete Leute. Ganzer Zirkus. Was ist geworden aus unserem Land? Das Abteil mit den vielen Leuten. Die waren alle auf mich angesetzt. Wie haben Gabi und Papa das nur hingekriegt? Na, Mädchen, amüsier dich gut mit deinem Großvater. Na, nächste Woche habe ich Bad Mitzwa. Oh, Mazel Tov, mein Fräulein. Hier, Ihre Papiere. Shalom. Aha. Bleiben Sie gesund, Herr Glick. Glick. Felix Glick. Den hat Papa doch eingebuchtet. Sein berühmtester Fall. Du hast Talent. Sehr schönes Talent zum Lügen. Du bist etwas weiß um Nase. Du musst speien. Felix Glick. Der schlimmste Ganove von ganz Israel. Nein, mir fehlt nichts. Fahren Sie nur weiter. Ach, ist das gewesen, Festschmaus. Beste Restaurant von ganz Israel. Bugatti unter Restaurants. Vor Jahren, als Felix noch gewesen, Felix. Ich habe gekauft Restaurant für einen ganzen Abend, nur für mich und Freunde. Damals, ich hatte Geld, um zu bezahlen Essen. Damals? Wie meinen Sie das? Felix Glick hat Banken ausgeraubt in der ganzen Welt. Der Mann mit der goldenen Ehre. Gabi hat oft von ihm erzählt. Er war nicht zu fassen. Nur Papa. Vater hat ihn in die Falle gelockt. Hauptsache ist, dass wir noch haben ein paar großartige Dinge vor uns. Was zum Beispiel? Alles kann sein. Grenzen gibt es nicht. 10 Jahre hat er gekriegt. Er kann auch nicht lange auf freiem Fuß sein. Dass Vater jetzt mit ihm arbeitet, unglaublich. Was ist? Du denkst an etwas? An ein Geschenk? Nein, nichts für mich. Oh, für ein Fräulein vielleicht? Wieso? Der liest doch immer, wenn er ein Ding dreht, eine Ehre aus Gold am Tatort zurück. So eine Art Markenzeichen. Naja, und Gabi? Gabi wünscht sich nichts sehnlicher. Na sag schon, wer ist Schöne von dir? Felix wird alles behalten für sich. Gabi. Gabi? Ich habe gedacht, du wirst deinen Namen von einem steilen Zahn aus Schule, nicht Stiefmutter. Gabi ist Gabi. Weder meine Mutter noch sonst was. Du bist gut für Überraschungen. Du lässt mich fühlen neu. Neu, Mensch. Mann, du nervst. Gibt es etwas, was wir sollen mitbringen für Gabi? Klunkerchen oder kleine Yacht? Sicher gibt es etwas, was sie sich wünscht am allermeisten. Schon. Es gibt eine Schauspielerin, die Gabi sehr mag. Lola Chaparola. Kennen Sie sie? Lola? Lola Chaparola. Aha, natürlich. Berühmtheit. Kenne diesen Namen. Naja, diese Schauspielerin hat immer einen lila Schal um den Hals. Und Gabi sagt manchmal so im Spaß, wenn sie diesen Schal hätte, dann hätte sie auch die Überzeugungskraft und den Mut von Lola Chaparola. Alright. Wir werden irgendwie dazu bringen, die Trägerin des israelischen Darstellerpreises uns zu geben, ihr berühmtes Markenzeichen. Und außerdem wünscht sie sich eine von ihren goldenen Ehren, Herr Glick. Wer ich bin? Du hast die ganze Zeit über gewusst? Der Polizist hat ihren Namen vom Führerschein abgelesen. Felix Glick. Du hast gewusst, wer ich bin und es für dich behalten. Du wirst noch werden beste Fahnder in der Welt. Jetzt ist er sauer auf mich. Was unsere Frau Gabi noch hat erzählt von mir? Viel. Ja? Naja, dass sie Sachen in Banken gemacht haben und dass Papa sie erwischt hat. Und Herr Vater, was sagt? Wenn Papa da ist, spricht sie nie von ihnen. Das ist unser Geheimnis, von mir und Gabi. Sehr bemerkenswerte Frau. Wissen Sie, was Gabi immer sagt? Felix Glick und Lola Chaparola. Das ist die Gewinnkombination. Beschaffe mir den Schal und die goldene Ehre und dein Vater wird endlich mein. Könntest du sie mir besorgen, mein Ritter? Wenn ich wirklich durchschaue Idee und Plan, dann ich ziehe Hut vor Frau Gabi, Frau mit Pfeffer im Blut. Heißt das, wir erfüllen Ihren Wunsch? Oh, nur sicher. Jetzt zeige ich dir, wie man nicht zahlt Rechnung. Du weißt, wohin wir fahren? Nach Tel Aviv, zu Lola Chaparola. Warum du schaust so? Du misstraust. Die ganze Zeit du prüfst. Zechpreller auch noch. Bleibt nur eine Frage. Herr Feuerberg, hat es geschmeckt oder bekommt der Herr Polizist Junior nun große Bauchschmerzen? Ich bin doch nicht mein Vater. Welch überaus smarte und auch erfreuliche Bemerkung, Herr Feuerberg. Ach, morgen klärt Papa alles auf und alle lachen und Papa zahlt und legt ein dickes Trinkgeld drauf. Am liebsten würde ich für immer und ewig so weitermachen. Aber am Samstag ist Bar Mitzwa. Was hat Vater gesagt? Was habt ihr ausgemacht? Nur du entscheidest. Und wenn ich entscheide, dass ich nicht mehr in die Schule gehe und wir nur noch zusammen Streiche spielen? Das würde sein das größte Kompliment für mich. Warum halten Sie? Wir nehmen jetzt Bus. Wieso? Wir müssen wechseln andauernd. Auto. Sonst wird Polizei Felix sofort auf der Stelle fassen und finito das ganze Spiel. Aber Felix ist es gewöhnt. Er ist wechselbarer Mensch. Ach, ist das gestohlen? Kleiner Herr Feuerberg, ganzes Spiel ist gestohlen. Von Anfang bis zu Ende es nicht mal hat ein einziges unkrummes Ding. Stellt nur eine Frage. Du spielst mit? Es gibt Sachen, die kann einem nur ein echter Verbrecher beibringen. Papa weiß, was er tut. Wie soll man bester Kommissar der Welt werden, wenn man nicht weiß, wie man sich bei wirklicher Gefahr verhält? Natürlich spiele ich mit. Wir können doch nicht einfach so... Was meinst du mit so? Na, sie öffnen die Tür ja mit einem Schraubenzieher. Nur weil verehrte Dame Lola Chaparola Haus zusperrt und keinen Schlüssel hinterlegt. Sie will nicht, dass Fremde reinkommen. Wie kann sie wissen, dass wir sind Fremde, wenn sie uns nicht kennt? Und wenn sie die Polizei ruft? Das wäre allerdings Zeichen, dass sie nicht möchte uns hier. Wenn sie kommt vom Theater, wir werden sie fragen, ob sie will, dass wir sind bei ihr zu Hause oder ob nicht. Felix, niemals niemanden zwingt, ihn aufzunehmen. Nee, also, nee, nichts wie raus hier. Früher, Felix hat gewohnt ebenfalls in schönem Haus wie dies. Haus für Feste, Haus für Gäste. Sagen Sie, die Leute, die alle auf Ihren Festen waren, wussten die eigentlich, dass Sie ein... Gangster? Hm. Natürlich, Sie haben das gewusst. Vielleicht gerade deswegen, Sie sind gekommen. Felix, Sie wollten mir doch die ganze Geschichte erzählen. Schwierige Geschichte. Aber ich muss sie erzählen. Sie hat gebeten darum. Was? Wer? Deine Mutter, Sohara. Bevor sie ist gestorben. Sie hat gesagt, ich muss finden dich und du musst wissen von ihr ganze Geschichte, noch vor Bar Mitzwa. Darum das Ganze. Was darum? Und dass ich dich habe mitgenommen. Deine Mutter ist gewesen außergewöhnlichste Frau. Sie konnte singen, wie ein Vogel. Sie konnte Geschichten erfinden. Und am liebsten hat sie auf ihrer Flöte gespielt. Sie konnte spielen so schön, dass alles um sie wurde zu Engeln. Sogar Felix. Ach so, der war verliebt in Mama. Ich und auch Vater von dir haben sie sehr geliebt. Aha. Aber auch wild. Wild, wie eine Tigerin. Sie hat gemacht nur mit dem kleinen Finger Schnipp und 20 Männer gewesen bereit für sie zu begehen, Selbstmord. Meine Mutter. Und sie sogar gewesen, wie soll ich sagen, ein bisschen grausam. Grausam, ausgeschlossen. Vielleicht sie hat nicht verstanden, die Macht, die sie hat gehabt über Menschen. Haben sich verliebt in sie und sie hat gespielt. Bis sie hat gehabt keine Lust mehr und hat geworfen sie weg. Sie lügen. Ich Gauner, ja, aber nie dich anlügen, nie. Du musst hören ganze Geschichte, sonst wirst du nichts begreifen. Sie ist gewesen Partnerin von mir. Komplizin? Meine Mutter war keine Verbrecherin. Fast 2 Jahre, wir gewesen Partner. Für sie ist alles gewesen wie ein Spiel. Moment mal, weiß Papa, dass ich hier bei Ihnen bin? Sie haben mich entführt, um sich an Vater zu rächen, weil er sie ihnen weggenommen hat, weil sie ihn mehr liebte als sie. Ich muss dir erzählen, Geschichte. Sie haben mich entführt. Man könnte es nennen so. Auf dem Tisch ist dein Brotmesser, nicht aus den Augen lassen. Du bist gekommen freiwillig. All die Abenteuer mit Felix waren also... Und, was werden Sie jetzt mit mir machen? Echte Verbrechen. Und ich habe mitgemacht. Werden Sie von meinem Vater Lösegeld fordern? Ich will nicht haben sein Geld. Was dann? Ich will haben Kind von ihm. Sie haben mich aus Rache entführt, um sich an Vater zu rächen, der Sie festgenommen hatte, darum... Nein, Amnon, nur weil ich mit dir zusammen sein wollte. Das hat mit Vater nichts zu tun. Das ist etwas von mir, nur mit dir. Ich gehe. Aber ich habe Geschichte über Leben von dir. Meine Mutter, eine Kriminelle? Zur Hölle mit dir und deinen Geschichten! Gerettet. Bin ich ein Idiot. Als ob ausgerechnet mein Vater mich einem solchen Halunken anvertrauen würde. Ausgerechnet mein stinknormaler Vater. Dem fällt bei Verbrechern doch nur eins ein. Sie jagen, bis er sich schnappt. Früher warst du einmal ein guter Kommissar, Jakob. Aber wegen dieser Geschichte von damals gehst du an deine Arbeit heran, als sei sie dein persönlicher Krieg gegen die gesamte Unterwelt. Das ist absolut unprofessionell. Ah, die Abendzeitung. Mein Foto. Entführung als Schlagzeile. Möglicherweise besteht für den Jungen Lebensgefahr. Lebensgefahr? Felix hätte mir nie etwas getan. Welche Lügen die Zeitungen verbreiten, nur um Leser anzulocken. Warum bemüht sich Felix so sehr, mir Freude zu bereiten? Belogen hat er mich eigentlich nie. Und auch nicht versucht, mich an der Flucht zu hindern. Er hat selber gesagt, dass er mich entführt hat, um mir die Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt zur Polizei gehe, erfahre ich sie nie. Vater will nicht, dass ich sie kenne. Sogar Gabi hat er verboten, mit mir darüber zu sprechen. Dein Vater ist die Verkörperung der menschlichen Tragödie. Das kannst du mir glauben. Na, mal schauen, ob Felix schon auf der Flucht ist. Du bist zurück. Wunderbar. Die Geschichte. Ah, gut. gut. Wir machen einen kleinen Gang zu mir und du bekommst Geschichte. Psst. Im Haus Frau Lola Ciabarola. Sie ist zurück? Ja, war gar nicht böse wegen uns. Wollte dich kennenlernen schon eine lange Zeit. Mich kennenlernen? Lola Ciabarola? Die berühmte Schauspielerin? Aber ja doch, sie ist sehr neugierig auf dich. Auf mich? Später. Jetzt soll nicht aufwachen. Wenn es geht, mir den Rücken runter wie Ameisen, ist das Zeichen für Polizei. Da vorne, mehr, da sicherer. Ich gehe als Erster. Du, 50 Meter später. Wenn es gibt Schwierigkeiten, Polizei oder was, dann versteck dich. Sofort. Dann zurück zu Haus von Lola. Kein Problem. Vater hat das oft mit mir geübt. Shalom, Amnon. Sei vorsichtig, damit sie dich nicht kriegen. Das ist schon was anderes als Papas Bar Mitzwa Geschenk. Ein paar blöde Clowns im Zug. Du musst ja noch hören, Rest von Geschichte, wie sie hat getroffen, Herrn Vater. Und wir auch müssen holen, Geschenk. Passen Sie auch auf. Hand drauf, Partner. Hand drauf, Partner. Felix? Ja? Sie haben noch die Pistole. Ja. Geben Sie sie mir. Warum? Damit nichts passiert. Gut, Partner. Früher war Felix Mutters Partner und jetzt ist er meiner. Überall Polizei, war der Großeinsatz. Papa, du hast mich nicht umsonst so gut trainiert. Die kriegen uns nie. Gut, dass ich noch die Mädchenkleider anhabe. Psst, da bin ich. Wo? Es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Hier. Ah ja. Also los, Felix. Warum hat mein Vater so Hara geheiratet? Oh, sie war sehr hübsch und hat ihn gezogen aus Schokolade. Aus Schokolade? Ja, es gab kleine Verfolgungsjagd in die Schokoladenfabrik. Ah, die kenne ich. Da geht Gabi jedes Mal mit mir hin, wenn wir in Tel Aviv sind, um uns anzusehen, wie Schokolade hergestellt wird. Oh. Was machst du, Gabi? Gift für die Speckrolle. Ich muss kennenlernen, diese Gabi. Sie ist wunderbar. Früher, neben Schokoladenfabrik, war Diamantenbörse. Deine Mutter, Sohara, hat sich einmal Spaß gemacht und ist auf Dach der Diamantenbörse geklettert. Gebäude ist gewesen voll mit Brillanten und Wachpersonal und Kameras. Die haben gesehen, jede Maus, wenn sie sich hat bewegt. Sie wollte Diamanten klauen. Aber nein. Sie wollte Flöte spielen auf dem Dach, weil ihr Leben war geworden langweilig. Aber dann kam die Polizei, weil versteht keinen Spaß. Und Sohara ist geflohen. Ja, sie ist balanciert auf dem Arm von einem großen Kran. Zwischen Dach von Diamantenbörse und Schokoladenfabrik ist balanciert, hoch im Himmel. Und dein Polizeivater als einziger ist ihr nachgeklettert, ist gerutscht auf Hände und Knien. Und dann? Sohara ist geflohen in Schokoladenfabrik, dein Vater ihr nach, sie hat geschossen auf ihn. Und gelacht. Mutter hat auf Vater geschossen? Die Damenpistole, die jetzt steckt in Tasche von dir, Amnon. Pistole, die du mir hast abgenommen, die ist gewesen von ihr. Die Kugel an meiner Kette. Vater hat immer nur gesagt, die Kugel stammt aus seiner Schulter. Er hat nie verraten, wer geschossen hat. Deine Mutter. Plötzlich ihr Bein stieß an etwas und sie fiel in die... In die Schokolade. In die Schokolade. Und Vater sprang nach. Aber konnte nicht schwimmen. Und sie zog heraus, Herrn Vater. Und beide haben gelacht. Ich habe Papa noch nie lachen gesehen, arme Gabi. Und dann? Sie waren verliebt. Sohara war begeistert von Entschlossenheit und Männlichkeit von Herrn Vater. Gestand ihm alles. War auch im Gefängnis. Und Herr Vater besuchte sie jeden Tag, zog sich zurück von Polizei, baute für sie beide ein Haus in den Bergen. Und als sie war wieder frei, es kam kleiner Amnon. Und sie waren glücklich? Ja, anfangs. Wollten leben, ein Leben ohne Menschen. Nur die beide und du und Ziegen und Pferd. An Ort, wo kein Gerede von außen und Gesetze der Welt, aber nicht haben gepasst gut zueinander. Einen Tag, zwei Tage weggeblieben. Und einmal, sie kam nicht mehr zurück. Was ist passiert? Wir haben nie gewusst. Ist verschwunden. Vielleicht abgestürzt von Felsen. Vielleicht verirrt über die Grenze. Militär hat durchsucht ganze Gegend. Umsonst. Ich wünschte, ich hätte sie ein bisschen gekannt. Aber bevor sie getan, was sie getan, sie mich hat angerufen. War Abschied. Hat gesagt, dass sie hat etwas für Nonik hinterlegt. Nonik? So sie hat immer dich genannt. Nonik. Sie sagte, abholen zu Bar Mitzwa, aber nur mit Felix. Morgen früh, wir holen Geschenk von Bank. So Hara geahnt, dass sie wird ihr Kind nie mehr sehen wieder. Sie hat zumindest an mich gedacht, dass ich sie vermissen werde. Dir, sie hat hinterlassen Geschenk und mir, Herrn Vater. Ah, da ist Bulldozer. So, jetzt, wir unternehmen noch gute Tat. Frau Lola kann nicht sehen mehr von ihrem Haus, weil Sandberg dazwischen. Wir einfach machen mit Bulldozer Sand weg und Frau Lola sieht wieder das Meer und gibt uns Schal für Gabi. In der Bauhütte ist vielleicht ein Nachtwächter drin. Er schläft. Woher wissen Sie, dass er schläft? Bin ich Prophet Elia? Hoffe nur. Aber Brett zwischen Türgriff und Boden hilft. Nachtwächter kann nicht kommen. Wir holen zurück das gestohlene Meer. Aber wenn hier ein Haus gebaut wird, wird es erst recht die Sicht versperren. Schon 3 Jahre baut keiner. Geld ist ihnen ausgegangen. Sie haben gestohlen das Meer und sind gegangen weg. Nur Sandberg geblieben. Halt dich fest. Heidi! Heidi! Heidi! Wir werden zurückgestohlen! Hey, Lola! Nur Schal ist unser Lohn! Das Meer hat man gestohlen! Wir werden zurückgestohlen! Hey, Lola! Chakbarola! Nur Schal ist unser Lohn! Das wird wohl das erste Mal sein, dass Felix ein Verbrechen begeht, das einem guten Zweck dient. Vielleicht ist er deshalb so fröhlich. Jetzt Frau Chaparola kann wieder sehen mehr. Und gib Geschenk da. Sie mir mitgegeben. Der Schal für Gabi. Danke. Felix? Ja? Was war nachdem Mutter gestorben ist? Ja, ich wurde zu Feind Nummer 1 von Herrn Vater. Ist wieder zurück zur Polizei. Hat Zorn und Schmerz über Tod in Rachefeldzug gegen Felix verwandelt. Eines Tages, ich habe nicht gewusst, wie und was. Und hopp, er hat geschnappt zu. Armer Papa. 10 Jahre ich habe gesessen, nur für ihn. Vorbei. Was sein soll, wird gewesen sein. Basta. Es wird schon hell. Es wird schwer sein, das Geschenk aus der Bank rauszukriegen. Ich weiß genau, wie Papa fahndet. Er aber weiß nicht, wer ich bin. Jetzt kennt er mich nicht mehr. Glauben Sie, dass Papa weiß, wer mich entführt hat? Nur sicher. Vater weiß, dass Sie mich zu Lola Chaparola bringen würden, weil... Wo? Ist sie die Mutter von Suhara? Nun, eigentlich sie heißt Lola Katz. Lola Chaparola nur Künstlername. Meine Großmutter. Herr Vater, nicht dumm. Er wird sich denken, dass Felix Glick will Enkel vorstellen, auch seine Großmutter. Dann sind Sie... Ja. Der Mann, der meine Mutter geliebt hat. Aber nicht wie ein Liebhaber, sondern wie... wie ein Vater seine Tochter. Mein Großvater. Untersteht ich mich jetzt Opa zu nennen? Warum hast du mir das nicht schon im Zug gesagt? Warum zum Donner der ganze Zirkus? Schwierige Geschichte braucht Zeit und ich wollte haben ein wenig Zeit mit dir. Genau wie Lola. Auch ich wollte dich gerne kennenlernen. Dein Vater nie hätte erlaubt, dass ich komme nett zum Sonntagskaffee und besuche meinen Enkel. Was ich anhabe, sind Soharas Kleider, nicht wahr? Hm. Die Kleider, die sie als Mädchen trug. Ja, sicher. Und sehen wir uns ein wenig ähnlich? Wie ein Ei dem anderen. Aber eines ist sicher. Du nicht bis Sohara. Vergiss niemals. Musst nicht Weg gehen wie Sohara. Kannst entscheiden. Erinnere dich an sie, aber denk dran, du neues Geschöpf. Hast etwas von Sohara, von Felix, von Herrn Vater, von vielen Menschen. Aber ganz separates Mensch. Ich kann wählen, wer ich sein werde. Und ich habe Gabi, die mir den Weg zeigt. Herr Vater weiß, was wir vorhaben. Und in Zentralbank. Mädchenkleider auffällig. Stimmt, runter damit. Müssen wir durch einen Tunnel kriechen? Wieso Tunnel? Wir gehen zur Bank, rufen Namen von dir, betreten Raum, öffnen Safe, holen und gehen raus. Guten Morgen und vielen Dank und Shabbat Shalom. Genau dieses. Amman Feyerberg, eine Genehmigung, das Schließfach deiner Mutter zu öffnen. Oh, ist das aber schon lange her. Die Genehmigung feiert schon bald Bar Mitzvah. Ist das dein Opa, ja? Stimmt. Na, geht rein. Da ist der Safe. Du denkst, wir werden es schaffen? Wenn du mir den Schlüssel gibst, werden wir es schaffen. Das ist Problem. Zahlenschloss. Nummer geheim. Und wie bekommen wir das Fach dann auf? Du musst erraten 5 Ziffern. Nach der Reihe. Ja, und dann zack, zack, es geht auf. Sohara hat ausgesucht und du musst erraten. Sie hatte die Nummer nicht genannt. Sie nur hat gesagt, dass du sie wirst schon erraten. Ich soll 5 Ziffern erraten, genau in der Reihenfolge, die sie festgesetzt hat. Ja, ja, so ist es. Beeilen ist besser. Unmöglich. Amnon, denke, dass es ist gewesen, deine Mutter, die hat beschlossen, welche Zahlen, ja? Na und? Das ist es. Mutter, du bist Sohn. Einziger Sohn auf ganzer Welt. Ein Blut. Die Polizei. Jeden Moment kann. 1. Ruhig, ganz ruhig. 2. Übermorgen ist Bar Mitzwa. 8. Was ist mit Gabi? 5. Hat sie Vater verlassen? 7. Geht doch. Dein Herz, es hat gelesen richtig. 1, 2, 8, 5, 7. 12. August 57. Bar Mitzwa. Dein Geburtstag. Nun, war gar nicht so schwer. Daran du siehst, dass es gewesen der wichtigste Tag für euch beide. Soll ich das Päckchen aufmachen? Draußen aufmachen. Aber Sekunde. Felix verspricht, Felix erfüllt. Hier. Von mir für Frau Gabi. Die Goldehre. Bitte sehr. Ist letzte. Dieses letzte Auftritt von Felix. Goldehren sind alle. Muss ich mich setzen? Zur Ruhe. Keine Bewegung. Polizei. Klick. 2 Schritte nach rechts. Nono. Wirf mir den Revolver her. Wirf ihn endlich her, verdammt nochmal. Du zielst ja auf mich. Was passiert mit Felix? Glick kehrt zurück, wo er hingehört. Hinter Gitter. Nein, ich bin nicht einverstanden. Mach keinen Quatsch, senk den Lauf. Nur wenn du ihn laufen lässt. Er hat dich entführt. Nein, wenn du ihn nicht laufen lässt, schieße ich auf ihn. Nunik. Er ist dein Großvater. Weiß ich. Lass ihn laufen, Vater. Oder ich erschieße ihn, dich und mich. Nono. Er hat mich nicht entführt. Ich bin freiwillig mit ihm gegangen. Ich bin in das falsche Abteil. Und er hat auf meine Frage geantwortet. Ja, was hat er im Zug verloren? Was ist Problem, Herr Vater? In ein paar Tagen mein Enkelsohn feiert Bar Mitzwa. Und ich habe gedacht, nun ist Zeit gekommen, dass wir uns begegnen, ich und Nonik. Er ist etwa nicht mein Enkel? Hat er dich anständig behandelt? Opa ist spitze. Nonik. Das sind die 2 Männer, die meine Mutter am meisten geliebt haben. Vater und Großvater. Du bist allein, Jakob? Nur ich. Warum? Nur eine kleine Idee. Ich habe plötzlich, sagen wir, Pistole in der Hand. Sagen wir. Ich habe gelegt Pistole an Kopf von Nonik. Habe gesagt, wenn Herr Vater mich nicht rauslässt, ich knalle. Ja? Sagen wir. Nun, welche Wahl du hast gehabt. Und so bin ich abgehauen. Gut. Fessle uns. Aber tu dem Jungen nicht weh. Wo werde ich denn? Geht's so? Ja, geht noch fester. Sohara, du, sie hast wirklich geliebt, aber Mann muss lassen ruhen, die Toten. Kind braucht Mutter. Frau Gabi ist eine sehr kluge Frau. Es gibt nicht zweites Kind wie Nonik. Sowohl Gangster als auch gute Seele. Du mir gibst Kuss zum Abschied. Mhm. Jetzt, wo ich dich habe gesehen, ich nichts mehr brauche auf Welt. Teil von Felix wird bleiben, trotz alledem. Und Gabi wird dich bewachen, dass du, Gott behüte, nicht zu viel wirst, Felix. Nur ein bisschen. Und wenn Herr Vater erlaubt, Lola wird kommen, dich besuchen, sich bedanken für geschenktes Meer. Auf Wiedersehen, mein Junge, und vielen Dank. Shabbat Shalom. Was ist mit Gabi? Geht sie fort von uns? Sie hat mir ein Ultimatum gestellt. Bis zu deiner Bar Mitzwa. Da muss ich mich entscheiden. Ich habe dich sehr vermisst. Ich dich auch. Kannst du dich rühren? Die Fesseln sind so locker, da komme ich jederzeit frei. Tu's nicht. Bleib so, bis sie uns finden. Hast du noch die Pistole? Moment. Nein, sie ist weg. Ich glaube, Großvater hat mich ausgenommen, während er mich küsste. Vater lacht. Endlich. Schmeckt's? Mein tapferes Bar mit zwei Jubelkind. Ich bin stolz auf dich. Ich bin in der Zeitung gestanden. Das ganze Land war wegen dir auf dem Bein. Danke, dass du Großvater hast laufen lassen. Sieh mal, Gabi. Ach, er sagt, Gabi, gar nicht, um sie zu ärgern, sondern hat nur Angst. Gabi, ich will ein neues Leben anfangen. Dass er womöglich einen anderen nahm. Das echte Leben war die ganze Zeit an meiner Seite und ich habe es nicht gesehen. Gabi... Moment, Vater, verdirb mir nicht alles. Hier, Gabi, die goldene Ehre und der Schal von Lola Chaparola. Gabi... Lass nur, das sind Freudentränen. Was meinst du? Gabi, wenn du nächste Woche nicht so beschäftigt bist, würdest du mich dann vielleicht... Ich bin bereit. Ja. Jakob, ein Regen. Oh, das war doch nicht nötig. Das ist nur, weil du uns alle um den kleinen Finger wickelst. Was ist das? Mein Bar Mitzwa Geschenk von Mutter. Hatte Gabi bei der Entführungsgeschichte etwa die Hand mit im Spiel? Mit einem heimlichen Partner. Schlau, ein wenig kriminell. Jemanden, der mit ihr... Nein, ausgeschlossen. Das kann nicht sein. Nono, Zickzackkind von David Grossmann. Aus dem Hebräischen von Vera Loos und Naomi Nierbleimlin. Hörspielbearbeitung Kurt Kreiler und Götz Fritsch. Musik Peter Ponger, Dramaturgie Judith Reuters. Nono, Karl Rieper, Felix, Fritz Lichtenhahn, Gabi, Maria Happel, Vater, Dieter Montag. In weiteren Rollen Wolfgang Jakob, Wolfgang Sörgel, Rainer Heise, Götz Schulte und Siegfried Voss. Ton Holger König, Technik André Lühr, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2001.